Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So in Christ we will all be made alive. In Christus werden wir alle lebendig gemacht. And everything that Christ has done and is doing is way greater than anything Adam could have done. Und alles, was Christus getan hat und tut, ist viel größer als alles, was Adam je hätte tun können. Here he says in verse 23. Paulus sagt in Vers 23. But each one in his proper order. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Christ the first fruits. Christus als Erster. Then those who belong to Christ in his presence. Dann die, die zu Christus gehören, in seiner Gegenwart. Now, here is a verse that different Bible teachers have had different understandings about. Das ist ein Vers, den verschiedene Bibellehrer unterschiedlich verstanden haben. So I'm going to tell you how I understand this scripture here, this Bible verse here. Ich sage dir, wie ich diese Schriftstelle, diesen Bibelvers hier verstehe. Paul is simply saying, in which order this resurrection will take place. Paulus sagt ganz einfach, in welche Reihenfolge diese Auferstehung stattfinden wird. I understand it's simply first Christ has to rise. Ich verstehe es so, dass zuerst Christus auferstehen muss. And then every other Christian. Und dann alle anderen Christen. That's what I believe when it says, and then those who belong to Christ in his presence. So glaube ich es, wenn es hier heißt, dann die, die zu Christus gehören in seiner Gegenwart. So we belong to Jesus Christ. Wir gehören zu Jesus Christus. So when the Bible, the Passion uses here the word in his presence. Die Passion-Übersetzung verwendet hier das Wort in seiner Gegenwart. But the Greek word, it has different meanings. Aber das griechische Wort hat verschiedene Bedeutungen. One of the meanings is at his coming. Eine der Bedeutungen ist bei seiner Ankunft. So I believe that this is actually talking about when Jesus Christ returns. Ich glaube, dass hier tatsächlich von der Wiederkunft Jesu Christi die Rede ist. So when Jesus Christ returns, all of those people who have died before, they will be resurrected. Wenn Jesus Christus wiederkommt, werden alle Menschen, die zuvor gestorben sind, wieder auferstehen. How can this happen that they will be resurrected if they've never really died? Wie kann es sein, dass sie auferstehen, wenn sie nie wirklich gestorben sind? I don't believe it's talking about a spiritual resurrection here. Ich glaube nicht, dass es hier um eine geistliche Auferstehung geht. I believe and I understand he explains this later in this chapter. Ich glaube und verstehe es so, er erklärt es auch später in diesem Kapitel, that it will be a physical resurrection. Dass es eine körperliche Auferstehung sein wird. But Reinhard, how can there be a physical resurrection if the body is totally decomposed? Aber Reinhard, wie kann es eine körperliche Auferstehung geben, wenn der Körper völlig verwest ist? Has been thrown into the ocean, eaten by the fish. Oder ins Meer geworfen und von den Fischen gefressen wurde. Has been burned in the fire. Oder im Feuer verbrannt wurde. Well, Paul explains this later, so we will wait to explain it later too. Nun, Paulus erklärt das später, auch wir werden warten und es später erklären. Paul makes it very clear. Paulus macht sehr deutlich, that a natural body has been sown, has been so to say died. Dass ein natürlicher Körper gesät wurde, sozusagen gestorben ist. And it will be a spiritual body resurrected. Und ein geistlicher Körper auferstehen wird. But it will still be a body. Aber es wird immer noch ein Körper sein. But here he's talking about first in which order the resurrection will take place. Hier spricht er aber zunächst darüber, in welcher Reihenfolge die Auferstehung stattfinden wird. So the first one who we have already seen has resurrected is Jesus Christ. Der erste, von dem wir bereits gesehen haben, dass er auferstanden ist, ist Jesus Christus. And of course, after Christ, he's talking about those who belong to him. Und nach Christus spricht er natürlich über diejenigen, die zu ihm gehören. Verse 24. Vers 24. Then the final stage of completion comes. Dann kommt die letzte Stufe der Vollendung. So this is why I believe he's talking about his return. Deshalb denke ich, dass er von seiner Wiederkunft spricht. Because after he returns, it will all be final. Denn nach Jesu Wiederkunft wird alles endgültig sein. He explains how this will happen. Er erklärt, wie das geschehen wird. When he will bring to an end every other rulership, authority and power, and he will hand over his kingdom to the Father God. Wenn er jeder anderen Herrschaft, Autorität und Macht ein Ende setzt und sein Reich Gott dem Vater übergibt. So, what I understand is, here is what Paul is explaining to these people. Ich verstehe es so, dass Paulus diesen Leuten erklärt, He has already been resurrected. That is a point I've established here clearly. Er ist bereits auferstanden. Das habe ich hier klar festgestellt. All of you other Christian brothers and sisters who've died, they will also be resurrected. Alle anderen christlichen Brüder und Schwestern, die gestorben sind, werden auch auferweckt werden. That's not going to happen until Jesus Christ comes back to this earth. Das wird aber erst geschehen, wenn Jesus Christus auf diese Erde zurückkommt. Then after he has set up his kingdom, nachdem er dann sein Reich errichtet hat, there will be an end of every other human rulership and human power. Wird es ein Ende jeder anderen menschlichen Herrschaft und menschlicher Macht geben. And Jesus will hand over this kingdom, the total rule and authority, back to the Father. Und Jesus wird dieses Reich, die gesamte Herrschaft und Autorität, wieder dem Vater übergeben. So what he says in verse 25. Schau, was er in Vers 25 sagt. Until then, he is destined to reign as king. Bis dahin ist er dazu bestimmt, als König zu regieren. Until all hostility has been subdued and placed under his feet. Bis alle Feindschaft unterworfen und unter seine Füße gelegt worden ist. When he says until then, what is then? Wenn er sagt bis dahin, was bedeutet bis dahin? Until that time when he will come back and his kingdom will be set up. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem Jesus wiederkommt und sein Reich aufrichtet. So here is the question. Hier ist also die Frage. When the Bible says until then he is destined to reign as king. Wenn die Bibel sagt, bis dahin ist er dazu bestimmt, als König zu herrschen. How does he do this? Wie macht er das? If you take this not in this context only, but in the context of the whole Bible. Wenn du das nicht nur in diesem Kontext betrachtest, sondern im Kontext der ganzen Bibel. What the psalmist said and also what Hebrews quoted. Was der Psalmist gesagt hat und auch was Hebräer zitiert hat. That Jesus is sitting in heaven waiting until all the enemies are subdued to him. Dass Jesus im Himmel sitzt und wartet, bis alle Feinde ihm unterworfen sind. But everything has been put under his feet. Wenn alles unter seine Füße gelegt wurde. So how does Jesus reign today? Wie regiert Jesus heute? He reigns through his body, his church. Er regiert durch seinen Leib, seine Gemeinde. He reigns through us who are kings under the King of Kings. Er regiert durch uns, die wir Könige unter dem König der Könige sind. So if you take what Peter was teaching, what Hebrews was teaching, what David prophetically declared in the Psalms. Wenn du annimmst, was Petrus lehrte, was die Hebräer lehrten, was David in den Psalmen prophetisch verkündete. And here the Apostle Paul. Und du den Apostel Paulus hörst. You understand that Jesus is waiting for us to reign on his behalf. Verstehst du, dass Jesus darauf wartet, dass wir in seinem Namen regieren? That's why he told his disciples, pray like this. Deshalb lehrte er seine Jünger, wie folgt zu beten. Your kingdom come. Dein Reich komme. Your will be done. Dein Wille geschehe. On earth just as in heaven. Wie im Himmel, so auch auf Erden. But since he's in heaven and we on earth, we have to reign here on his behalf. Da er im Himmel ist und wir auf der Erde sind, müssen wir hier in seinem Namen regieren. Tomorrow I'll talk a little bit more about this. Morgen werde ich ein wenig mehr darüber sprechen.